Zweites Kapitel: Allgemeines über die angeblichen Geschehnisse und die Menschen in der Urgemeinde. Wie der Titel des vorliegenden Gesamtbuches die Fälschung der Geschichte des Urchristentums anzeigt, beabsichtigte ich, durch eine Reihe von Untersuchungen den Nachweis zu erbringen, dass die urchristliche Geschichte gar keine wirkliche Geschichte, sondern historisierte Tendenzdichtung ist. In der Hauptsache liegt die Geschichte des Urchristentums vor in den vier Evangelien und der Apostelgeschichte. Meine Untersuchungen werden also diese Partien des Neuen Testamentes vorzugsweise zum Gegenstand haben. Viel kommt darauf an, wo und wie man den kritischen Hebel in dem geschichtlichen Quellenkomplex ansetzt. Allermeist aber kommt es darauf an, welchen Hebel man benutzt. Das heißt, auf die kritische Methode kommt alles an. Der Historiker taugt so viel, wie seine Methode wert ist. Gewiss sind auch relative Höhenmessungen nicht sinnlos, aber nur die auf den Meeresspiegel bezogenen Messungen haben absoluten Wert. Und die Frage nach der historischen Echtheit hat nun einmal nicht relativen, sondern absoluten Charakter. Nur eine kritische Methode, die den erforderlichen absoluten Bezugspunkt aufweist, kann für tauglich erachtet werden, Echtheitsfragen entscheidend und endgültig zu lösen. Es wird für neue Leser nicht überflüssig sein, noch einmal das wesentlichste Merkmal meiner absoluten Methode herauszustellen. Der kritische Nullpunkt, der Meeresspiegel, auf den alle Echtheitsmessungen bezogen werden, ist die lebendige Erfahrung, und zwar die psychologische Allgemeinerfahrung. Meine kritischen Fragen lauten: Ist ein als angeblich geschichtlich berichtetes Ereignis bzw. die Berichterstattung selbst gemäß psychologischer Erfahrung möglich oder unmöglich? Zu beachten sind dabei die im vorigen Kapitel aufgestellten methodischen Grundsätze, wonach die Konstatierung der Möglichkeit durchaus noch nicht historische Wirklichkeit und Echtheit verbirgt, sondern allein die Feststellung der Erfahrungsunmöglichkeit zwangsläufig auch historische Unmöglichkeit, das heißt Ungeschicklichkeit, bedeutet. Wo setze ich nun im geschichtlichen Material des Urchristentums den Hebel der absoluten Kritik am besten an? Die einzige Voraussetzung, die wir als vorurteilsfreie Historiker zulassen, besteht darin, dem überlieferten angeblich geschichtlichen Material vorerst so gegenüberzutreten, als sei es historisch echt. Etwaige Unechtheit soll ja erst ermittelt werden, darf also nicht bereits vorausgesetzt werden. Wo setze ich also den Hebel an? Diese Frage findet Beantwortung durch die einfache Überlegung, dass es nicht sehr zweckmäßig wäre, zuerst das Fertige, das Entstandene, nämlich das bereits schriftlich fixierte Evangelium, zu prüfen und hernach das Unfertige, das Entstehende, nämlich die sich bildende Jesus-Tradition im flüssigen Stadium der mündlichen Überlieferung, vorzunehmen. Angenommen, dass die neutestamentliche Geschichte natürlich entstanden ist, so wird es sich durch die Natur der Sache empfehlen, zuerst die angebliche Entstehung der Tradition, ihr vorliterarisches Schicksal, ihr mündliches Stadium eingehend zu betrachten. Das mündliche Evangelium wird also die erste Ansatzstelle für meine Untersuchungen liefern. Bis vor zwei Jahrzehnten bildete das Untersuchungsobjekt für die meisten Forscher des Lebens Jesu die uns heute vorliegenden, die fertigen Evangelien, also die bereits schriftlich fixierte Jesusgeschichte. Zwar waren sich die Forscher seit jeher klar, dass die Jesusgeschichte, ihre natürliche Entstehung vorausgesetzt, vor ihrer erstmaligen Niederschrift als Erzählung von Mund zu Mund umgelaufen sei. Sozusagen verkörpert wird dies mündliche Stadium in der Gemeindelegende. Darunter versteht man den frühesten Zustand der mündlich verbreiteten Geschichte Jesu in der Urgemeinde zur Zeit, als der echte Kern bereits von Sagen, Legenden und Mythen umrankt und durchsetzt war. Die Aufmerksamkeit der älteren Forscher erstreckte sich allerdings nicht so sehr auf die erste vorliterarische, als vielmehr auf die zweite, zwischenliterarische Etappe der mündlichen Überlieferung. Man beobachtete speziell die dichterische Arbeit der Gemeindelegende in dem Zwischenraum vor der Niederschrift des ersten Evangeliums, bis zur Fixierung im vierten Evangelium. Aber man hatte versäumt, sich erst einmal von dem Stadium der Mündlichkeit selbst genaue anschauliche Begriffe zu machen. Eins steht fest: Wenn die mündliche Überlieferung der evangelischen Geschichte natürlich entstanden sein soll, dann muss ihre Entstehung auch nach natürlichen psychologischen Gesetzen erfolgt sein. Mündliche Kunde und Weiterverbreitung geschichtlicher Ereignisse ist das Werk von Menschen. Man wird daher die betreffenden Menschen und ihre Umwelt kennenlernen müssen, will man gewisse Traditionsmassen studieren, die in ihrer Mitte entstehen und unter ihnen von Mund zu Mund verbreitet werden. Vorausgesetzt, dass Jesus eine geschichtliche Person ist, dann versteht es sich von selbst, dass die Kunde von seinem Leben sowie Aussprüche, die er getan hatte, im Kreise seiner Jünger und sonstigen Anhänger als köstlicher, unverlierbarer Besitz lebendig blieb. Aber nicht nur die Anhänger, auch die Gegner bewahrten eine unauslöschliche Erinnerung an die aufsehenerregenden schändlichen Ereignisse um die Person des zum Kreuze verurteilten Verbrechers, der sich Messias nennen ließ. Diese Anhänger und Gegner möchten wir nun gern kennenlernen. Und da trifft es sich ausgezeichnet, dass im Neuen Testament auch eine Schrift überliefert ist, deren ausgesprochene Aufgabe darin besteht, die Geschichte der christlichen Urgemeinde und der ersten Heidenmission zu erzählen. Diese Schrift bezeichnet sich als Apostelgeschichte.